Der alte Tanabai ist mit seinem alten Hengst Gulsari auf dem Heimweg. Beide sind müde vom Leben, müssen Pausen einlegen und Gepäck abwerfen, um überhaupt noch voranzukommen. Bilder aus der Vergangenheit stellen sich ein. Die Jahre des Aufbruchs nach der Oktoberrevolution, als es auch hieß, die Steppe urbar zu machen. Die Zeit nach dem großen Vaterländischen Krieg, als auf den Ruinen eine Welt voll Schönheit und Reichtum entstehen sollte. Irgendwann in dieser Zeit war es auch, dass sich das Leben für Tanabai Bakassow, diesen integren Menschen und hervorragenden Pferdehirten, auf eine unerwartete Weise ändern sollte. Aus den Bergen kommend, hat er auf den Herbstweiden des Vorgebirgs Halt gemacht. Später wollte er mit den Pferden zur Überwinterung ins Tal hinabsteigen. Da hieß es: Tanabai, komm in die Kreisverwaltung. Du sollst eine Schafherde übernehmen. Parteiauftrag. Abschied von Gulsari. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Genghis Aitmatov. Zweiter Teil. Tanabai, du bist gleich dran. Du musst reden. Reden? Worüber soll ich denn reden? Dass du als Kommunist bereit bist, einen vernachlässigten Bereich unserer Viehwirtschaft zu übernehmen. Als Schäfer einer Herde von Mutterschafen. Ist das alles? Übernimm eine Selbstverpflichtung. Sag, ich verpflichte mich, vor Partei und Volk 110 Lämmer von 100 Mutterschafen aufzuziehen und 3 Kilo Wolle pro Stück zu scheren. Du bist gleich dran. Sprich ruhig und kurz. Und dann halt den Mund. Wie kann ich mich denn dazu verpflichten? Ich habe die Herde überhaupt noch nicht gesehen. So, jetzt. Du bist dran. Choro hatte mich irre gemacht. Ich leierte meine Verpflichtung herunter und fühlte mich elend. Choro aber war zufrieden. Wie vorsichtig er geworden war. War es wegen seiner Krankheit? Oder weil er nicht mehr den Vorsitz hatte? Weil ständig auf ihm herumgehackt worden war? Auf der Versammlung hatte Tanabai nichts weiter Vernünftiges gesagt. Natürlich hatte der Sekretär des Gebietskomitees recht. Niemand ebnete für sie den Weg. Das mussten sie selbst tun. Seit wie vielen Jahren ging das aber nun schon so? Vorwärts, rückwärts, rückwärts, vorwärts. Mit den Schafen war es ein anderes Arbeiten als mit den Pferden. Eine Pferdeherde mit gutem Hengst konnte man hin und wieder allein lassen. Bei einer Schafherde war das unmöglich. Als Schäfer stand mir ein Hütejunge zu, aber man hatte mir niemanden gegeben. Ibrahim, der neue Vorsitzende, fand selbst dafür eine Rechtfertigung. Woher soll ich einen Hütejungen nehmen? Die Jugend studiert. Und die, die nicht studieren, wollen von Schafen nichts wissen. Sie ziehen in die Stadt. Wie sich das ändern soll, weiß ich nicht. Immer noch hält die Nacht die beiden fest. Den alten Mann und das alte Pferd. Das Feuer brennt am Rande der Schlucht. Ab und zu steht Tanabai auf und drückt den Pelz zurecht, den er dem sterbenden Gulsari übergeworfen hat. Dann setzt er sich wieder neben ihn. In Gedanken zieht sein Leben an ihm vorüber. Jahr um Jahr, wie im Trab des Passgängers. Der Töchter wegen konnte meine Frau tagsüber nur selten nach den Schafen sehen. Sobald abends die Kleinen schliefen, nahm Chaidar die Flinte und bewachte den Pferch. Nach Mitternacht übernahm ich die Wache. Der Winter kam früh. Was er im Schilde führte, wusste noch niemand. Selten kam ein Verantwortlicher vorbei. Und wenn dann nur kurz, schaute hierhin und dorthin, fragte dies und jenes, sprach alles und nichts und verschwand schnell wieder. Die Leiber der Muttertiere wurden immer schwerer. Bei denen, deren Frucht groß war oder die Zwillinge trugen, begann der Bauch zu hängen. Sie gingen schwer und bedächtig und magerten so ab, dass das Rückgrat hervortrat. Der Winter zeigte sich launisch. Mal packte er eisern zu, dann wieder lockerte er den Griff. Tanabeis Sorge wuchs. Was, wenn nun die Lammung in eine Kälteperiode fiel? Er hätte die Tiere morgens und abends füttern müssen. Aber vom Kolchos kam kein Beifutter in die Berge. Die Scheunen standen leer. Jeden Morgen, wenn Tanabai die Herde aus dem Pferch trieb, befühlte er Bäuche und Euter. Wenn alles gut ging, konnte er seine Verpflichtung vielleicht doch erfüllen. Aber die Wolle bereitete ihm Sorgen. Warum hatte ich bloß auf Choro gehört? Warum hatte ich diese Selbstverpflichtung abgelegt? Viel hatte er versprochen, vor Partei und Vaterland. Was aber hatte das überhaupt mit Partei und Vaterland zu tun? Warum immer diese großen Worte? Ich war selber schuld. Der Winter schritt voran. Bald ließ er die Schäfer hoffen, bald zittern. Zwei Muttertiere gingen an Erschöpfung ein. Dann plötzlich wurde es warm. Die Euter füllten sich. Obwohl die Tiere so mager waren, dass sie kaum noch ihre Bäuche schleppen konnten, röteten sich die Zitzen und wurden von Stunde zu Stunde praller. Woher wuchsen ihnen nur diese Kräfte zu? In ein, zwei Wochen würden die Lämmer in großen Mengen geboren werden. Und damit würde auch die große Zeit des Schäfers beginnen, der um jedes Lämpchen zitterte, der den Tag verfluchte, in dem er die Herde übernommen hatte und der sich maßlos freute, wenn die Lämmer durchkamen, auf eigenen Beinen standen und im Winter ihre Schwänzchen zeigten. Die Genossenschaft hatte Tanabai zwei kinderlose ältere Frauen als Hilfskräfte geschickt. Doch mindestens 7 Gehilfinnen würde er brauchen. Sobald er mit der Herde beim Lammungspferch ankäme, würde er noch weitere Frauen schicken, versprach ihm Ibrahim. Fürs Erste müssten 2 genügen. Irgendwann würde ich ihm richtig die Meinung geigen. Die Herde setzte sich in Bewegung und zog talwärts. Zum Lammungspferch. Sie ging bedächtig, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Hund langweilte sich. Als das erste Schaf unterwegs lammte, gab es einen kleinen Aufenthalt. Es war ein kräftiges Lamm, weiß mit schwarzen Wimpern und schwarzen Klauen. In der Herde gab es ein paar rauwollige Schafe. Eins davon hatte nun gelammt. So blick denn in den Gottestag und bei Allah bring uns Glück. Tanabai hob das Lamm gen Himmel empor. Sieh unseren Erstling, Beschützer der Herden, und steh uns bei. Am Abend erreichten sie den Lammungspferch. Doch was Tanabai dort vorfand, traf ihn wie ein Schlag. Das Rohdach war verfault und eingefallen, die Wände durchlöchert. Fenster und Türen fehlten gänzlich. Im Stall türmten sich Schneewehen und die Mauer um den Pferch war nur noch eine Ruine. Wohin er auch sah, überall derselbe himmelschreiende Missstand. Seit dem Krieg war hier kein Handschlag getan worden. Auf dem Scheunenboden lagen eine Handvoll Heu und ein paar Gabeln Stroh. Wie ist das möglich? Das war das ganze Futter und die ganze Einstreu für die Lämmer und Muttertiere. Wie ist denn sowas nur möglich? Wie ist das möglich? Tanabai hätte am liebsten alles mit Petroleum übergossen und angezündet. Wie ist sowas nur möglich? Halt! Steig ab, wohin willst du? Was ist hier los? Geh weg! Loslassen, sag ich! Ich schlag sie tot. Ich schlag sie alle tot. Ich lass dich nicht gehen. Wenn du schon jemanden totschlagen musst, dann nimm mich. Halt mich nicht auf. Siehst du nicht, was hier los ist? Wo sollen wir denn hin mit den Lämmern? Wo ist das Dach? Das Futter? Alle werden verrecken. Wer wird das verantworten? Lass mich durch. Gut, Tanabai. Dann reite du dahin, brüll sie alle an, mach einen Skandal. Und dann? Glaubst du nicht, sie hätten längst einen neuen Stall gebaut, wenn sie die Mittel dazu gehabt hätten? Das Dach, das hätten sie decken können. Und wo sind die Türen? Die Fenster? Im Stall liegt Schnee. Seit Jahren wurde hier nicht ausgemistet. Und wie lange soll das faulige Heu reichen? Für Lämmer, solches Heu. Woher willst du einstreuen, hin? Sollen die Lämmer im Schlamm ersticken? Wie denkst du dir das? Geh beiseite! Bist du etwa besser als sie? Überleg lieber, was man tun kann, ehe alles zu spät ist. Vergiss die doch. Wir sind verantwortlich. Und wir müssen handeln. Die Nacht. Sie schreitet voran. Und in ihr der alte Mann und das alte Pferd. Wehmut umfängt Tanabai. Er denkt an den Gulsari von früher, auf den er sich jauchzend in den Sattel schwingen und Bibishan überraschen konnte. Träumereien. Das halbe Leben besteht aus Träumereien. Machten sie es süß? Sie wartet wohl längst nicht mehr auf sie mich. Sie wartet wohl längst nicht mehr auf Ob mich. Ob sie noch an mich denkt? Beim ersten Ob Schnee? Ob sie noch an mich denkt? Beim ersten Schnee? Der Leib wird alt. Aber die Seele bleibt jung. Ruhig liegt der sterbende Gulsari neben dem kleiner werdenden Feuer. Der Mist war kaum zu bewältigen. Tanabai arbeitete die ganze Woche ohne Pause. Er konnte sich nicht erinnern, je so geschuftet zu haben. Ausgenommen die Zeit an der Front, als sie tagelang Verteidigungsstellungen bauten. Aber dort war ein ganzes Regiment, eine Division, eine Armee beisammen gewesen. Hier stand er allein mit seiner Frau und zwei Gehilfinnen. Liegt Schafmist unter einem Dach und ist trocken und festgetreten, so arbeitet es sich angenehm in ihm. Liegt der Mist aber in Regen und Schnee wie im Lammungspferch, dann ist es Sträflingsarbeit, ihn zu beseitigen. Dabei drängte die Zeit. Beim Schein der blakenden Laternen schleppten sie den kalten, klebrigen und bleischweren Kot auch nachts aus dem Stall. Der Misthaufen auf dem Hof war gewaltig angewachsen, aber im Stall lag noch immer eine unabsehbare Menge. Sie bemühten sich, wenigstens eine Ecke für die zu erwartenden Lämmer freizubekommen. Aber was bedeutete schon eine Ecke, wenn der ganze Schafstall im Grunde nicht ausreichte? Sie rechneten mit bald 20 bis 30 Lämmern an einem Tag. So schleppten sie Tag und Nacht Mist, verstopften die Löcher in den Wänden und im Dach. Dann ein Blöken. Es hat begonnen, Chaidar. Hast du gehört? Das flackernde Laternenlicht strich suchend über die Herde. Wo war es? Dort in der Ecke leckte das Mutterschaf den nassen, zitternden Körper ihres Neugeborenen. Chaidar nahm das Lämpchen in die Schürze und trocknete es. Nur gut, dass sie es rechtzeitig entdeckt hatten, denn in der Kälte konnten die Kleinen nicht lange überleben. Daneben hatte ein zweites Schaf Zwillinge geworfen. Tanabai trocknete sie und hüllte sie in seinen Mantel. Ein halbes Dutzend Tiere lag in Geburtswehen. Sie blökten mit gepressten Stimmen. Bis zum Morgengrauen würden auch sie gelammt haben. Chaidar und Tanabai riefen die Gehilfinnen und führten die Muttertiere, die bereits gelammt hatten, aus dem Pferch. Sie hatte begonnen, die Leidenszeit des Schäfers. Ich holte das Tintenfass. Dem einen Lämpchen schrieb ich eine 2 auf den Rücken, den Zwillingen eine 3. In gleicher Weise nummerierte ich die Muttertiere. Denn wenn sie erst zu Hunderten herumwimmelten, fand man sich anders nicht mehr zurecht. Es war kalt. Tanabai hoffte inständig, dass sich die Lammung nicht zur Katastrophe auswuchs. Wenn wenigstens genug Stroh vorhanden gewesen wäre. Und Ibrahim? Der würde selbst dafür eine seiner wohlklingenden Rechtfertigungen finden. Ich fühlte mich wie im Schützengraben, wenn die Panzer anrollen und man nichts hat, um sie abzuwehren. Da hieß es, entweder durch ein Wunder überleben oder sterben. Die ersten 100 Schafe hatten gelammt. Und schon jetzt schafften sie es kaum, alle Lämmer zu versorgen, sie abzureiben, sie den Muttertieren anzulegen, sie warm und trocken zu halten und daneben, so gut es ging, auszumisten und Reisig für die Einstreu herbeizuschaffen. Zu einem Unglück kam die Kälte mit voller Wucht zurück. Wenn es doch endlich Frühling würde. Nichts ist schlimmer, als wenn Frühling und Winter hin und her wechseln. Der Frühling kam, aber er kam plötzlich, über Nacht. Als kalte Nässe legte er sich auf den Stall, die Jurte, den Pferch, auf alles ringsum. Er spielte mit Rinnsalen und Pfützen in der aufgeweichten Erde. Wasser drang durch das morsche Dach, unterspülte die Wände, begann den Stall zu überschwemmen und ließ seine Bewohner bis ins Mark frieren. Die Lämmer drängten sich im Wasser zusammen. Die Muttertiere blökten und lammten im Stehen. Der Frühling taufte die Neugeborenen mit eiskaltem Wasser. Wie ein gehetztes Tier jagte Tanabai mit seinen großen Stiefeln im Dunkeln durch Pfützen und Jauche. Das Brecheisen, los, das Brecheisen, schnell! Ja. Den Mist hierher! Nimm doch! Die Schaufel! Nimm das Wasser rein. Das Wasser begann in den Stall zu fließen. Tanabai brach die gefrorene Erde auf und legte Kanäle an, um es abzuleiten. Licht, Licht! Hierher! Tanabai lief zur Jurte. Überall tropfte es. Doch so schlimm wie im Stall war es hier nicht, wenn auch die Kinder unter durchnässten Decken schliefen. Er musste Platz schaffen für die Lämmer. Trag die Lämmer in die Jurte! Doch selbst in der Jurte konnte man nur einige Dutzend unterbringen. Wohin mit den übrigen? Er musste retten, was zu retten war. Der Hausrat lag auf einen Haufen zusammengeschoben unter einer Plane. Die Familie war zu den Gehilfinnen ins Zelt umgezogen. In der Jurte endloses Blöken und unerträglicher Gestank. Die Mädchen froren und weinten. Ich verwünschte mein Schicksal. Ich schimpfte auf alle und alles in der Welt. Ich schlief nicht, ich aß nicht, ich mühte mich ab zwischen den nassen Schafen und den steif gefrorenen Lämmern. Im Stall hielt längst der Tod reiche Ernte. Leicht kam er durch das verfaulte Dach, durch die scheibenlosen Fenster, durch die gähnenden Türhöhlen und fällte die Lämmer und die geschwächten Muttertiere. Ich trug die kleinen blauen Kadaver aus dem Stall und warf sie auf einen Haufen. Im Pferch standen dickbäuchig die trächtigen Muttertiere. Sie konnten heute oder morgen lammen. Ihre Kiefer waren verkrampft. In nassen Zotteln hing die Wolle an ihnen herab. Die Schafe wollten am Tag nicht mehr auf die Weide. Was sollten sie dort auch bei all der Kälte und Nässe fressen? Die eine Gehilfin versuchte trotzdem, sie zu treiben, aber die Tiere rannten zurück, als erwartete sie im Pferch das Paradies. Diese blöden Viecher! Totschlagen sollte man die! Totschlagen! Ich wusste nicht mehr, wie viele Lämmer schon eingegangen waren. Es gab viele Zwillinge oder sogar Drillinge. Der ganze Reichtum verloren. Alle Mühen umsonst. Die Lämmer kamen schon am Tag ihrer Geburt in Schlamm und Jauche um. Die übrigen husteten, röchelten, bekamen Durchfall und beschmierten sich gegenseitig mit Kot. Die verzweifelten Muttertiere blökten, rannten umher, stießen sich und trampelten auf die Tiere, die in den Wehen lagen. In diesem Durcheinander lag etwas Apokalyptisches. Warum das alles? Eine Tragödie. Warum züchtete man Schafe, wenn man sie nicht erhalten konnte? Wer trug die Schuld an diesem Elend? Ja, sage wie ich. Emsig wurde die Produktion gesteigert, eingeholt, überholt, eifrig sich verpflichtet, Geschwätz. Dummes Geschwätz, das alles. Als es irgendwann aufklarte, erkannte ich das ganze Unglück. Die trächtigen Schafe waren völlig ausgezehrt. Und von denen, die gelammt hatten, und von den Lämmern, die noch am Leben waren, würden es nur wenige bis zum Sommer schaffen. Die verwaisten Lämmer mussten den lämmerlosen Muttertieren angelegt werden, doch die sträubten sich und wollten die fremden Lämmer nicht annehmen. Die Lämmer wiederum stießen an die Bäuche und verlangten Milch. Mit ihren kalten Mäulchen schnappten sie auch nach meinen Fingern und lutschten daran. jagte ich sie weg, saugten sie am schmutzigen Saum und liefen hinter mir her. Sie hatten Hunger. Es war zum Heulen. Es war zum Heulen. Wie viele Lämmer gibt es bei dir? In den letzten Wochen sind viele Schafe krepiert. Ein grüner Junge, ein Bübchen zu Pferde, war gekommen, um die Ergebnisse einzuholen. Wo warst du da? Tanabai hätte ihn am liebsten zum Teufel gejagt. Bei ihm. Aber was hatte das Bübchen schon zu verantworten? Aber ich schaffe es nicht. Ich bin mit den Frauen allein. Wie ist es bei den anderen Schäfern? Nicht besser. Wird man uns helfen? Ja. Man sagt, Choro sei wieder genesen und habe ein paar Fuhren Heu und Stroh losgeschickt. Die Fuhren, hört man, seien stecken geblieben. Bei den Wegen. Hätte man nicht früher an die Wege denken können? Es ist doch immer dasselbe. Also geh. Geh und zähl selbst nach und schreib's auf. Die Wege. Man hätte früher an sie denken können. Es war immer dasselbe. Während Tanabai die Neugeborenen einsammelte, hielt ihm das Bübchen ein Stück Papier hin. Eine Aufstellung über die Abgänge. Er unterschrieb, ohne hinzusehen. In der Nacht schneite es wieder. Und am Morgen lag eine Decke weißen Pulvers über der Erde. Auch über die Schafe im Pferch hatte sich diese eisige Decke gebreitet. Sie standen zu einem Haufen zusammengedrängt da, standen unbeweglich und gleichgültig. Sie legten sich nicht mehr hin. Tanabai versah immer noch seinen Dienst wie ein Soldat des Besatzungskommandos auf dem Feld nach der Schlacht. Sein Zorn war einer stillen Erbitterung gewichen. Als kleiner Junge hatte ich zusammen mit meinem älteren Bruder Kulubai ein Jahr lang bei einem Verwandten, einem Bauern, die Schafe gehütet. Dann stellte sich heraus, dass er gelogen hatte. Er wollte nichts zahlen, hatte uns allein für Essen und Trinken arbeiten lassen. Beim Weggehen drohte ich, wenn ich groß bin, zahle ich dir das Heim. Kulubai sagte nichts. Er wusste, dass man einem Bauern damit keine Angst einjagen konnte. Man musste selbst einer werden. Land besitzen, sich Vieh anschaffen. Wenn ich einmal Bauer bin, werde ich meine Arbeiter niemals schlecht behandeln, erklärte er damals. Die Erfahrung der beiden kirgisischen Jungen war keine Ausnahme. Deshalb zogen es viele arme Leute damals vor, sich bei russischen Bauern zu verdingen. Denn die hielten sich an Vereinbarungen. So auch Tanabai. Während sein Bruder eigene Pläne verfolgte, ging er nach Kasachstan, lernte Russisch und bekam etwas von der Welt zu sehen. Dann brach auch schon die Revolution aus und kehrte das Unterste zu Oberst. Die Zeit der Tanabais begann. Mit einem Schlag hatten wir alles. Land, Freiheit, Recht. Ich wurde in das Komitee der Knechte gewählt. So nannte sich das damals. Lernte lesen und schreiben. Im Komitee begegnete ich Choro. Gemeinsam mit ihm trat ich in die Partei ein. Als die Kollektivierung begann, war ich mit ganzer Überzeugung dabei. Wer sonst, wenn nicht einer wie er, musste für das neue Leben kämpfen? Dafür, dass alles Gemeingut wurde. Das Land, das Vieh, die Arbeit, die Träume. Weg mit Gutsbesitzern und Großgrundbesitzern. Eine harte, aufregende Zeit begann. Am Tage im Sattel und nachts auf Sitzungen und Versammlungen. Enteignungslisten wurden zusammengestellt. Auf so eine Liste kam auch Kulubai. Denn während Tanabai seine Kraft und Zeit der Revolution gewidmet hatte, hatte sich sein Bruder emporgearbeitet. Er hatte geheiratet und war ein erfolgreicher Landwirt geworden. Dass er zu den Reichen gehörte, konnte man zwar nicht behaupten, aber arm war er auch nicht mehr. Er hatte es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Du bist immer so, Choro. Du bist ein Intelligenzler. Immer zweifelst du, bist ängstlich. Warum aber zweifeln? Er steht auf der Liste, also keine Schonung. Für den neuen Menschen würde ich auch meinen Vater opfern. Dass er mein Bruder ist, darf niemanden kümmern. Wenn ihr ihn nicht enteignet, mache ich selbst. Als Kulubai nach Sibirien geschickt wurde, gab es viel Gerede. Nur wenige waren auf meiner Seite. Bis in die kleinsten Einzelheiten konnte sich Tanabai an jene längst vergangenen Jahre erinnern. Damals schien sein Leben seine Erfüllung gefunden zu haben. Damals, als die Enteignungen stattfanden und die Kolchosen erstarkten. Tanabai stapfte durch den Schafstall, verrichtete sein bitteres Handwerk und hing seinen bitteren Gedanken nach. Warum ging jetzt alles aus den Fugen? Hatte man sich geirrt und einen falschen Weg eingeschlagen? Nein. Nein, das war es nicht. Das war es nicht. Der Weg war richtig. Aber was war falsch? Und wie stand es jetzt um den sozialistischen Wettbewerb? Der habe sich überlebt, sagt man. Und die Folge? Nichts weiter als Geschwätz und leere Versprechungen. Tanabai war müde. Die junge Gehilfin saß erschöpft an die Wand gelehnt. Die entzündeten Augen fielen ihr zu. Sie kämpfte gegen den Schlaf, sank langsam in sich zusammen und schlummerte ein, den Kopf auf den Knien. Tanabai weckte sie nicht. Er lehnte sich ebenfalls an die Wand und sackte langsam nach unten. Bleierne Schwere lag auf seinen Schultern und drückte ihn immer weiter zu Boden. Die hohen Berge standen grau im Nebel. Von der Sonne vergessen blickten sie verdrossen wie beleidigte Riesen. Der Frühling fühlte sich unwohl. Nass und glanzlos war es ringsum. Tanabai hatte keine Kraft mehr. Vater, Vorgesetzte kommen, rief ihm die Tochter ganz außer Atem entgegen. Sollen sie doch, brummte Tanabai. Eine Schande ist das. Überall das Gleiche. Sieh dir das an, Choro. Und du, Genosse? Du willst Schäfer und Kommunist sein? Deine Lämmer krepieren. Offensichtlich kapieren die Lämmer nicht, dass ich Kommunist bin. Was soll das heißen? Du hast eine Selbstverpflichtung übernommen. Ja. Und was steht da drin? Weiß ich nicht mehr. Deshalb krepieren auch deine Lämmer. Genosse Sigisbaev, wir sollten uns umsehen. Hier, wo die haben Stelle. Sie Ihre Augen, Choro? Die Leute kennen nicht mal ihre Selbstverpflichtungen. Sie verletzen den Plan, richten das Vieh zugrunde. Und Sie? Was tun Sie eigentlich, Genosse Parteivorsitzender? Wie erziehen Sie Ihre Kommunisten? Was ist das hier für ein Kommunist? Ich frage Sie. Ich bin, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin? Ein Schädling bist du. Du vernichtest Volkseigentum. Du bist ein Volksfeind. Ins Zuchthaus gehörst du und nicht in die Partei. So? Ins Zuchthaus gehöre ich? Ins Zuchthaus. Ins Zuchthaus, sagte ich ruhig. Doch meine Lippen zitterten, als ich lachte. Und in dem Lachen kündigte sich ein Wutausbruch an. Nun? Hast du noch was zu sagen? Rief der Kreisstaatsanwalt herausfordernd, bemüht, das Zittern seiner Lippen zu unterdrücken. Warum redest du so, Tanabai? Erkläre doch alles. Was? Auch dir soll ich noch was erklären? Was willst du hier, Choro? Mir sagen, dass die Lämmer krepieren? Das weiß ich selbst. Dass mir das Wasser bis zum Hals steht, das weiß ich auch selbst. Dass ich mein ganzes Leben ein Idiot gewesen bin, weil ich mich für die gemeinsame Sache in Stücke habe reißen lassen. Du, das weiß ich ebenfalls selbst. Komm zur Besinnung, Tanabai. Weg! Ich spucke auf alle Selbstverpflichtungen. Auf mein ganzes Leben spucke ich. Tanabai! Wozu hast du diesen neuen Mann im Ledermantel mitgebracht? Diesen Halsabschneider? Diesen Nachfolger der Feudalaristokraten? Hast du sie noch alle? Ins Zuchthaus bringen? Na los, du Held. Dann bring mich ins Zuchthaus. Mich ins Zuchthaus bringen? Los, du Held. Bring mich ins Zuchthaus. Tanabai suchte nach einem harten Gegenstand und fand die Forke, die an der Wand lehnte. Damit stürzte er sich auf Segisbayev, den Kreisstaatsanwalt. Verschwinde du, oder ich werde dir den... Wild schlug er mit der Forke auf ihn ein. Die herbeigeeilte Gehilfin versuchte Tanabai zu stoppen, doch der schleuderte sie zu Boden. Zurück! Choro war in den Sattel gesprungen. Weg von hier! Er bringt uns noch um! Tanabai ging mit der Forke auf sie los und beide Reiter stoben vom Hof. Der Hund verfolgte sie und verbiss sich in Steigbügeln und Pferdeschwänzen. Ich gehöre ins Zuchthaus. Ich gehöre ins Zuchthaus. Zuchthaus, ja, ich gehöre ins Zuchthaus. Ich gehöre ins Zuchthaus. Ich gehöre ins Zuchthaus. Ja, ich gehöre ins Zuchthaus! Auch Tanabai lief ihnen nach, bückte sich, griff nach einer Lehmscholle, warf sie hinterher und hörte nicht auf zu schreien. Ich gehöre ins Zuchthaus. Ins Zuchthaus. Ins Zuchthaus. Fort, Zuchthaus. Verschwindet. Ins Zuchthaus. Schließlich ließ er von ihnen ab. Ins Zuchthaus. Und atemschöpfend wiederholte er immer noch. Ich gehöre ins Zuchthaus. Ins Zuchthaus. Neben ihm trottete der Hund. Stolz ob der erfüllten Pflicht. Bist du noch bei Trost, Tanabai? Weißt du, was du angerichtet hast? Ich weiß es. Ja, ich bin ein Schädling. Ein Volksfeind. Ich gehöre... Beruhige dich. Beruhige dich doch. Beruhig dich. Beruhig dich doch. Redete Chaidar auf ihn ein. Noch nie hatte sie ihn weinen sehen. Auch ihr liefen die Tränen über die Wangen. Wir kommen jetzt zum Fall des Kommunisten Bakassow. Der Sekretär des Kreiskomitees verlas Segisbayevs Bericht. Darin wurden eingehend alle Vergehen geschildert, die Tanabai Bakassow in Wort und Tat begangen hatte. Es stand nichts in dem Bericht, was ich hätte leugnen können. Aber sein Ton, die Formulierung der Beschuldigung erschütterten mich. Und ich spürte meine völlige Machtlosigkeit vor diesem ungeheuerlichen Papier. Alles, was ich zu meiner Rechtfertigung hatte vorbringen wollen, war mit einem Mal null und nichtig. Tanabai wusste nicht, dass über seinen Fall Mitglieder zweier heimlich verfeindeter Gruppen entscheiden würden, die gegeneinander intrigierten und das Ergebnis jeweils für sich nutzen wollten. Genosse Bakassow! Erkennen Sie die Richtigkeit der Tatsachen an, die in dem Bericht unseres Mitglieds des Büros, des Kreiskomitees, des Genossenkreisstaatsanwalts Segisbayev enthalten sind? Ja. Genossenbüromitglieder, erlauben Sie mir noch etwas hinzuzufügen. Es wäre ein Fehler, den Fall des Kommunisten Bakassow nur als die Tat eines verwirrten Raufbolds zu begreifen. Wenn dem so wäre, wäre ich der Sache nicht weiter nachgegangen, das können Sie mir glauben. Auch um verletzte Gefühle geht es selbstverständlich nicht. Hinter mir steht das Büro des Kreiskomitees der Partei. Hinter mir steht in diesem Fall, wenn Sie so wollen, die ganze Partei. Und ich kann eine Verletzung Ihrer Autorität nicht zulassen. Wenn man die Augen aufmacht, wird deutlich, wie der ganze Fall von einer eklatanten Vernachlässigung der politischen Erziehung zeugt. Von ernsten Mängeln in der ideologischen Arbeit des Kreiskomitees. Wir alle tragen Verantwortung für die Denkweise der einfachen Kommunisten, wie Bakassow einer ist. Wir müssen also klären, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder ob Gesinnungsgenossen existieren. Was steckt hinter dieser Äußerung, ich sei ein neuer Mannab? Ein Herr also, ein Unterdrücker des Volkes. Verstehen Sie, was das bedeutet? Selbstverständlich tun Sie das. Das spricht doch für sich selbst, nicht wahr? Deshalb betone ich, Bakassow ist ein gefährliches, feindlich gesinntes Element. Was hatte Tanabai nicht alles erlebt? Den Krieg hatte er von Anfang bis Ende mitgemacht. Aber noch nie hatte sein Herz so geschrien wie in diesem Augenblick. Was ist aus dem geworden, was der Sinn meines Lebens, der Sinn all meiner Arbeit und meines Strebens war? Ein Volksfeind bin ich. Und da habe ich in meinen Schafstall um schwächliche Lämmer gebankt. Seine Handlungen, die er nicht bestreitet, beinhalten außerdem noch ein veritables Verbrechen. Den Anschlag auf einen Vertreter der Staatsmacht bei der Ausübung seiner Dienstpflicht nach § 85. Ich beantrage, Bakassow vor ein ordentliches Gericht zu stellen. Was das weitere Verbleiben Bakassows in den Reihen der Partei betrifft, so kommt das meiner Meinung nach auf gar keinen Fall in Frage. Genosse Bakassow, was haben Sie zu Ihrem Vergehen zu sagen? Nichts. Es ist schon alles gesagt. Offenbar bin und bleibe ich ein Volksfeind. Halten Sie sich für einen ehrlichen Kommunisten? Was soll ich dazu sagen? Erlauben Sie? Bekennen Sie sich für schuldig? Nein. Erlauben Sie? Bitte, sprechen Sie, Genosse Kerembekow. Ja, ich heiße Genosse Bakassows Verhalten keineswegs gut. Er muss die angemessene Disziplinarstrafe bekommen. Aber ich bin auch mit dem Genossen Segisbajew nicht einverstanden. Ich bin der Meinung, dass auch sein Anteil an der ganzen Geschichte geklärt werden muss. Fahren Sie fort. Genosse Segisbajew, was hatten Sie für ein Recht, ein verdientes Kolchos-Mitglied, einen Schäfer und alten Kommunisten zu beleidigen? Sie schimpfen ihn einen Volksfeind. Wäre Ihnen das auch mit mir eingefallen? Sie erklären Ihr Verhalten damit, dass Sie deprimiert waren über den Zustand der Viehwirtschaft. Glauben Sie denn, das war der Schäfer nicht? Haben Sie ihn wenigstens einmal gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass die Jungtiere in so hoher Zahl sterben? Laut Ihrem Bericht haben Sie ihm von Anfang an die Schuld dafür in die Schuhe geschoben. Ja, machen Sie weiter. Ich selbst bin häufig in Schäfereien und immer fühle ich mich dort elend. Ja, schäme mich vor den Schäfern. Was verlangen wir nicht alles von ihnen? Und was tun wir, um ihnen zu helfen? So gut wie nichts. Sehen Sie sich doch mal die Ställe an. Und wie steht es mit dem Futter? Ich bin selbst Sohn eines Schäfers. Ich weiß, was es heißt, wenn die Lämmer sterben. Am Institut hat man uns gelehrt, wie das zu verhindern ist. Aber in der Praxis bleibt alles beim Alten. Das Herz blutet einem, wenn man das sieht. Eine rührende Geschichte. Wirklich. Aber Gefühle gehören hier nicht her. Tatsachen brauchen wir. Tatsachen und keine Gefühle. Entschuldigen Sie, Genosse Segisbajew, aber wir urteilen hier nicht über einen Kriminellen. Wir verhandeln als Genossen über die Angelegenheit eines Genossen. Lassen Sie uns doch untersuchen, warum Genosse Bakassow so gehandelt hat. Wie konnte es geschehen, dass einer unserer besten Viehzüchter, und das ist Bakassow, so verzweifelt gehandelt hat? Setzen Sie sich bitte wieder, Genosse Kerembekow. Mit Ihren Ausführungen lenken Sie vom Kern der Frage ab. Ich glaube, allen hier ist klar, dass wir niemandem erlauben können, sich mit der Forke auf unsere Bevollmächtigten zu stürzen. Wir erlauben niemandem, die Autorität unserer Funktionäre zu untergraben. Genosse Tschoro Sajakow. Ja? Sie als Parteisekretär bestätigen diese ganze Geschichte? Ja, ich bestätige, aber ich möchte erklären. Was erklären? Als erstes möchte ich bitten, dass wir über Bakassow in unserer Parteiorganisation verhandeln. Das ist nicht notwendig. Informieren Sie im Anschluss die Mitglieder über den Beschluss des Büros des Kreiskomitees. Noch etwas. Ja, ich möchte erklären... Was erklären, Genosse Sajakow? Die Parteifeindlichkeit von Bakassows Äußerungen ist offensichtlich. Ihr braucht nichts weiter erklärt zu werden. Sie tragen dafür auch Verantwortung. Wir werden Sie für die schlechte Erziehungsarbeit zur Rechenschaft ziehen müssen. Warum haben Sie versucht, den Genossen Kreisstaatsanwalt Segisbajew zu überreden, die Sache nicht vors Büro des Kreiskomitees zu bringen? Wollen Sie etwas vertuschen? Wir wollen abstimmen. Wir wollen abstimmen? Fragte Kachkatajew, der erste Sekretär. Wer ist für den Parteiausschluss? Sie waren 7. 3 stimmten für, 3 dagegen. Blieb noch er selbst. Langsam erhob Kachkatajew auf die Hand. Für. Tanabei sah von all dem nichts. Er vernahm den Beschluss über sein Schicksal, als sich Kachkatajew an die Sekretärin wandte. Schreiben Sie ins Protokoll. Durch Beschluss des Büros des Kreiskomitees wird Bakassow, Tanabai aus der Partei ausgeschlossen. Wohin, Bakassow? Lassen Sie Ihr Mitgliedsbuch hier. Hier lassen? Ja, legen Sie es auf den Tisch. Sie sind kein Parteimitglied mehr und haben kein Recht, ein Parteibuch zu tragen. In der eisigen Stille, die nun eingetreten war, suchte Tanabai nach seinem Dokument. Es steckte in einem Lederbeutelchen, das Chaidar genäht hatte und das er unter dem Hemd trug. Endlich hatte er den Beutel hervorgeholt, entnahm das Parteibuch, das vom Geruch und von der Wärme seines Körpers durchtränkt war, und legte es auf den kalten, polierten Tisch. Ihn fröstelte. Er steckte das Beutelchen und das Hemd zurück und wollte gehen. Genosse Bakassow, warten Sie. Sie haben gar nichts gesagt. Wir hoffen, dass die Tür hinter Ihnen nicht für immer zugeschlagen ist, dass Sie früher oder später in die Partei zurückkehren können. Sagen Sie doch, was Sie denken. Es rührte mich, schmerzlich und peinlich zugleich, dass dieser junge Mann immer noch bemüht war, das Leid, das über mich gekommen war, zu lindern. Aber ich schwieg. Äußerlich ruhig verließ Tanabai das Kreiskomitee. Doch in ihm schrie es. Der warme Sommertag neigte sich seinem Ende zu. Menschen gingen geschäftig durch die Straßen. Kinder spielten auf dem Platz. Alles verursachte ihm Übelkeit. Am Anbindeplatz stand Gulsari, der jetzt von Choro geritten wurde. Groß, langgestreckt und stark. Als sich Tanabai näherte, trat er von einem Fuß auf den anderen und schaute ihn ruhig und zutraulich an. Gulsari, flüsterte Tanabai. Ich trage an einem großen Herzeleid. An einem sehr großen. Und er schluchzte, als er den Hals des Pferdes umfing. Dann riss er sich zusammen. Es war ihm peinlich, vor den Passanten zu weinen. Er setzte sich auf sein eigenes Pferd und ritt nach Hause. Hinter der Anhöhe von Alexandrowka holte ihn Choro ein. Als er hinter sich den bekannten Passgang hörte, presste Tanabai die Lippen aufeinander, ohne sich jedoch umzublicken. Ich dachte, wir würden zusammenreiten, Tanabai. Aber plötzlich warst du weg. Was willst du noch, Choro? Na, lass uns reden. Lass uns reden wie Freunde, wie Kommunisten. Ich bin für dich weder Freund noch Kommunist. Und du? Du bist auch seit langem kein Kommunist mehr. Du wirfst dich diesen Leuten an den Hals. Meinst du das ernst? Wenn ich etwas sage, dann meine ich es auch. Meine Worte abzuwägen und mich anzuecken, das kann ich eben nicht. Leb wohl. Du musst geradeaus, ich biege ab. Ich hatte das Pferd gewendet und ohne mich umzusehen, ohne dem Freund auch nur noch einen Blick zu schenken, ritt ich querfeldein, geradewegs in die Berge. So sah er nicht, wie totenblass Choro geworden war. Wie er noch versucht hatte, ihn aufzuhalten, wie er die Hand ausstreckte, wie er sich krümmte, sich an die Brust fasste, wie er auf die Mähne des Passgängers niedersank und mit dem Atem rang. Mir ist schlecht, flüsterte Choro. Der Schmerz im Herzen wurde unerträglich. Sein Gesicht lief blau an, er bekam kaum noch Luft. Rasch, nach Hause, Gulsari, rasch nach Hause. Gulsari jagte mit ihm durch die dunkle, öde Steppe zum Dorf. Die Stimme des Reiters ängstigte ihn. Etwas Schreckliches, Unheimliches lag darin. Er legte die Ohren an und schnaufte besorgt. Choro quälte sich im Sattel und klammerte sich krampfhaft an die Mähne. Die Zügel hingen lose am Hals des dahinstürmenden Gulsari. Ich Ich danke Ihnen für die Nachricht, aber ich werde nicht reiten. Er wird reiten. Keine Sorge, er wird reiten. Ein Schäfer aus der Nachbarschaft war gekommen, um Tanabai die Nachricht zu überbringen, dass Choro schwer krank im Bett lag und ihn inständig zu kommen bat. Gewöhn dir ab, für mich zu entscheiden, Jaidar. Ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Ich habe gesagt, ich reite nicht und dabei bleibt's. Überleg dir gut, was du da sagst, Tanabai. Denk nach. Ich brauche nicht nachzudenken. Mir reicht's. Ich habe so lange überlegt, bis sie mich aus der Partei gejagt haben. Ich habe keine Freunde mehr. Und wenn ich krank werde, dann braucht niemand zu kommen. Ich krepiere allein. Hätte längst abtreten sollen. Ewig ist er krank, stöhnt, fasst sich ans Herz, steigt aber nicht aus dem Sattel. Ein schöner Vorgesetzter. Will ihn nicht sehen, nach all dem. Soll er beleidigt sein oder nicht, mich hat man auch beleidigt. Und kein Haar kräht danach. Wir waren Freunde, aber das ist vorbei. Wo war er denn, der Freund, als ich ihn brauchte? Zieh dich an! Du bemühst dich umsonst, ich reite nicht. Verlier keine Zeit, es könnte zu spät sein und dann wirst du es zeitlebens bereuen. Nichts werde ich bereuen! Der rappelt sich doch wieder hoch. Ist nicht das erste Mal, dass er so krank ist. Tanabai, ich bitte dich, sei ein Mensch. Nein, nein, ich reite nicht. Für dich ist doch nur wichtig, was die anderen denken, ja? Mir ist das alles egal. Steh auf! Zu seiner eigenen Verwunderung erhob er sich, gehorsam wie ein Soldat. Wenn du kein Mensch bist, sondern ein wehleidiges Häufchen Elend, dann reite ich an deiner Stelle. Dann kannst du hier bleiben und flennen. Sattle das Pferd. Mechanisch ging er, das Pferd aufzuzäumen. Die Finsternis umkreiste ihn wie ein lautloses Karussell, wie die Strömung eines tiefen Wassers. Hast du gesattelt? Ja. Na dann los. Sie reichte mir den Mantel. Um das Gesicht zu wahren, sagte ich, vielleicht warte ich doch besser bis morgen früh. Aber sie antwortete bestimmt, nein, reite sofort. Tanabai ritt durch dunkle Schluchten. Er dachte an Choro, an all das, was sie die Jahre hindurch verbunden hatte. Wie Choro ihm Lesen und Schreiben beigebracht hatte. Wie sie zusammen in die Partei eingetreten waren. Er dachte an die gemeinsame Zeit beim Kanalbau. Wie Choro ihm als erster die Zeitung mit seinem Bild gebracht, ihn als erster beglückwünscht und ihm die Hand geschüttelt hatte. Ihre besten Jahre waren das gewesen. Frohe, stolze Jahre. Er sah sie vor sich. Es sei alles erst einen Tag vorbei. Tanabai ritt nun in scharfem Trab. In der Morgenstille war mir plötzlich, als hörte ich eine Stimme aus dem Dorf, einen Schrei, der emporschoss, abriss und er starb. Ich hielt das Pferd an und lauschte. Doch da war nichts. Nur Stille. Totenstille. Totenstille. Vom Berg aus sah er die menschenleeren Straßen des Dorfes zwischen den verschneiten Gemüse- und Obstgärten. Nur vor Choros Hof wogte eine schwarze Menschenmenge. Ein Schrei entfuhr ihm, klang klagend durch das morgendliche Dorf. Choro! Choro! Im Hof stand Gulsari mit der Trauerdecke, eingeschneit und nass. Der Passgänger war jetzt ohne Herrn. Tanabai ließ den Kopf auf die Mähne des Pferdes sinken, richtete sich auf, sank wieder in sich zusammen. Überall nur wehklagende Menschen. Tanabai sah ihre Gesichter wie im Nebel. Auch die Kasachen waren über den Fluss gekommen und beweinten Choro als ihren Bruder und Nachbarn, als einen Menschen, der ihnen nahe gestanden hatte. Hab Dank, Brüder. Schon unsere Ahnen und Urahnen trugen Not und Elend gemeinsam. Weint. Weint mit uns. Tanabai hörte nicht, wie jemand sagte: Helft ihm aus dem Sattel. Führt ihn zu Choros Sohn. Vergib mir, Choro. Vergib. Oboi Baudemai. Obai Baudim. Oboi Baudemai. Obai Baudim. Oboi Baudemai. Obai Baudim. Oboi Baudemai. Obai Baudim. Oboi Baudemai. Obai Baudim. Am Nachmittag trugen wir Choro zu Grabe. Seine sterbliche Hülle war fest in eine weiße Totenmatte gewickelt. Sie lag auf einem Lastwagen, dessen Seitenwände man heruntergeklappt hatte. Neben dem Toten saßen seine Frau, die Kinder und Verwandte. Die anderen folgten zu Pferde. Nur sein Sohn Samansu und ich folgten dem Trauerzug zu Fuß. Ich führte das Pferd des verstorbenen Freundes. Ich führte Gulsari. Wir haben unseren Choro verloren, Gulsari. Er ist nicht mehr, er ist tot. Warum hast du dich damals nicht bemerkbar gemacht, mich zurückgeholt? Gott hat dir keine Worte gegeben. Und ich, ein Mensch, habe mich schlechter benommen als du, ein Pferd. Ich habe den Freund stehen lassen, ohne mich umzusehen, ohne Vernunft anzunehmen. Ich habe Choro umgebracht. Mit meinen Worten habe ich ihn getötet. Vergib mir, Choro. Leb wohl. Hörst du, Choro, vergib mir. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Ja, du bist nun der Älteste der Familie. Du vertrittst jetzt Choro. Ich bin bereit, auf dich zu hören. Als ich gestern Nacht eintraf, lebte Vater noch. Er war bis zuletzt bei vollem Bewusstsein. Auf Sie hat er sehr gewartet. Immer wieder fragte er nach Ihnen: Wo bleibt Tanabai? Wir beruhigten ihn und sagten, sie seien auf dem Weg, müssten jeden Augenblick da sein. Er wollte ihnen etwas sagen, aber es ist ihm nicht mehr gelungen. Kurz bevor er starb, sagte er: Teile Tanabai mit, dass ich ihn um Verzeihung bitte. Er soll keinen Groll gegen mich in seiner Seele hegen. Ich bitte ihn, mein Parteibuch nur er allein ins Kreiskomitee zu bringen. Sag ihm das. Vergiss es nicht. Dann starb er. Ich danke dir, Samansu. Auch deinem Vater danke ich. Aber du weißt, dass man mich aus der Partei ausgeschlossen hat? Ja. Wie kann ich da sein Parteibuch ins Kreiskomitee bringen? Ich habe kein Recht mehr dazu. Ich weiß es nicht. Das müssen Sie selbst entscheiden. Es ist der letzte Wille meines Vaters. Ich bitte Sie, ihn zu erfüllen. Es war noch dunkel, als Tanabai am folgenden Morgen aus dem Dorf ritt. Gulsari, verlässlich in Freud und Leid, flog mit ihm dahin. Lange hatte Tanabai ihn nicht mehr geritten. Er trabte immer noch wie eh und je, schnell und beständig. Der Wind fuhr durch die Mähne des Pferdes und über das Gesicht des Reiters. Vor ihm zog langsam die Dämmerung herauf. Aus ihrem Schoß stieg eine Morgenröte empor und breitete sich im grauen Nebel aus. Ich machte mich daran, den Auftrag meines verstorbenen Freundes zu erfüllen. Ich würde in das Zimmer des ersten Sekretärs treten und würde alles erzählen, was für Kerle Choro und ich in der Jugend gewesen waren und dass wir unzertrennlich wären. Ich würde meine Schuld bekennen. Sie mussten mich wieder in die Partei aufnehmen. Ohne sie konnte ich nicht leben. Ohne sie war ich ein unvollständiger Mensch. Der Arbeitstag in der Behörde hatte gerade erst begonnen, als Tanabai mit klopfendem Herzen das Gebäude betrat und direkt ins Vorzimmer von Kachkataev, dem ersten Sekretär, ging. Die Sekretärin erkannte Tanabai sofort, grüßte fröhlich und meldete ihn an. Doch Genosse Kachkataev zeigte sich beschäftigt und nicht für ihn zu sprechen. Ich habe mit ihm etwas sehr Dringendes zu besprechen. Bitte teilen Sie ihm das mit. Die Sekretärin versuchte es noch zweimal. Dann sagte sie leise, dass er mich nicht empfangen werde. Ich solle jetzt besser gehen. Das Parteibuch des Verstorbenen sollte ich in die Registratur bringen. Ich schloss die Tür hinter mir. Vor mir ein langer Gang. Ich ging ihn hinunter. An einer Tür rechts stand Registratur. In der Tür ein Fensterchen. Ich klopfte. Das Fensterchen wurde geöffnet. Was wünschen Sie? Fragte die Leiterin der Registratur. Ich habe ein Parteibuch abzugeben. Unser Parteisekretär Tschorosajakow ist gestorben. Er holte das Lederbeutelchen hervor, in dem er viele Jahre sein eigenes Parteibuch getragen hatte. Er reichte das Büchlein durchs Fenster. Leb wohl, mein Freund. Leb wohl, Tschoro. Dann sah Tanabai zu, wie sie die Nummer des Parteibuchs, Tschoros Vor-, Vaters- und Familiennamen sowie das Datum seines Parteieintritts in eine Liste eintrug und unterschrieb. Alles? Fragte er. Alles, antwortete sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagte sie und schloss das Fensterchen. Noch am Abend desselben Tages kehrte Tanabai in die Berge zurück. Seine Frau empfing ihn schweigend. Sie griff in die Zügel und half ihm aus dem Sattel. Tanabai umarmte sie, legte seinen Kopf auf ihre Schulter und ließ den Tränen freien Lauf. Ich lauschte der alten kirgisischen Klage über den großen Jäger Karagul. Der Mond war über den schweigsamen dunklen Bergen emporgestiegen und hing über den spitzen, schneebedeckten Gipfeln und den aufgetürmten Felsen. Wieder bat ich den toten Freund um Vergebung. Ich hab dich getötet, mein Sohn Karagul, nun bin ich allein, mein Sohn Karagul. Bin vom Schicksal gestraft, mein Sohn Karagul. Hab dich das Weitwerk gelehrt, mein Sohn Karagul. Warum hast du alles wild, mein Sohn Karagul? Alle lebende Kreatur getötet, mein Sohn Karagul. Was geboren ward, zu leben und zu zeugen, mein Sohn Karagul. Nun bin ich allein. Mein Sohn Karagul, ich singe mein Klagelied, mein Sohn Karagul. Ich habe dich getötet, mein Sohn Karagul, mit meinen Händen, mein Sohn Karagul. Tanabai saß neben dem sterbenden Passgänger am Lagerfeuer und dachte an all das, was nach Tschoros Tod gekommen war. Selbstzweifel plagten ihn. Er hatte den Glauben an sich verloren, fühlte sich schuldig. Nie im Leben hatte er gedacht, dass ihm so etwas geschehen könnte. Und obwohl niemand ihm Vorwürfe machte, mied er die Menschen, den Gesprächen aus dem Weg, schwieg. Gulsari lag unbeweglich am Lagerfeuer. Sein Kopf war kraftlos auf die Erde gesunken. Langsam schwand das Leben aus ihm. Er röchelte. Seine Augen weiteten sich, starrten ins Feuer und erloschen allmählich. Die ausgestreckten Beine wurden starr, als wären sie aus Stein. Tanabe nahm Abschied von seinem Passgänger. Du bist ein wunderbares Pferd gewesen, Gulsari. Und du warst mein Freund. Ich werde dich nie vergessen. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. In der anderen Welt. Doch dort werde ich den Schlag deiner Hufe nicht hören können. Aber solange ich lebe, bist du nicht gestorben. Denn ich werde immer an dich denken, Gulsari. Immer wird dein Hufschlag mein liebstes Lied sein. Wie schnell sie alt geworden waren. Oder zählt er noch nicht zu den Alten? Es kam nicht so sehr auf die Jahre an, als auf das Bewusstsein. Ja, er fühlte sich alt. Seine Zeit war vorbei. Ihm war nur noch geblieben, auf das Ende zu warten. In dieser Todesnacht durchleuchtete Tanabei zum wievielten Mal eigentlich mit gespannter Aufmerksamkeit seine Vergangenheit. Er bedauerte, dem Vorschlag jenes Mannes nicht gefolgt zu sein, der ihn nicht vergessen, den 7 Jahre nach dem Parteiausschluss gesucht und gefunden hatte. Genosse Kerimbekow. Der junge Mann, der ihn damals so mutig vor dem Ausschuss verteidigt hatte. Jetzt war er selbst Sekretär des Kreiskomitees. Kommen Sie wieder in die Partei. Kommen Sie wieder in die Partei. Ihr Fall wird neu geprüft. Wir haben im Büro über Sie gesprochen. Wie heißt es doch so schön? Besser spät als nie. Ich danke dir für die guten Worte. Ich danke dir, dass du mich alten Mann nicht vergessen hast. Alles, was ich nach dem Rauswurf aus der Partei durchgemacht hatte, kam wieder hoch. Wissen Sie, es hat sich vieles geändert. Vieles klappt heute besser. Das stimmt, Genosse Kerimbekow. Bei Allah. Ich hoffe, dass es so bleibt. Das ist auch unsere Hoffnung. Denn noch ist es nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Deshalb möchte ich Sie bitten, treten Sie wieder in die Partei ein. Ich bin alt. Was könnte ich noch für die Partei tun? Ich tauge zu nichts mehr. Sei mir nicht böse. Gib mir Bedenkzeit. Sein Angebot freute und schmerzte zugleich. Der Morgen brach an. Die Berge erhoben sich aus dem Dunst. Ringsum erhellte und dehnte sich die Steppe. In den Pelz gehüllt stand der grauhaarige Alte neben dem glimmenden Lagerfeuer am Rande der Schlucht. Der Passgänger brauchte den Pelz nicht mehr. Tanabei blickte auf das tote Pferd, das auf der Seite lag, den Kopf zurückgeworfen. Zaumspuren auf dem Fell. Die langgestreckten Beine mit den abgenutzten Eisen an den rissigen Hufen ragten starr in die Luft. Es war Zeit. Tanabei beugte sich über das Pferd, drückte ihm die kalten Augenlider zu, nahm das Zaumzeug und ging, ohne sich umzusehen. Durch die Steppe wanderte er in die Berge, den Zaum über der Schulter. Tränen rannen ihm die Wangen hinunter in den Bart. Er wischte sie nicht ab. Er weinte um den Passgänger Gulsari. Eine einsame Graugans überquerte im schnellen Flug die Vorberge. Sie suchte ihren Schwarm. Flieg nur, flieg, flüsterte Tanabei. Hol sie ein, bevor deine Flügel erlahmen. Dann seufzte er tief. Leb wohl, Gulsari. Er ging und ihm war, als höre er das alte Lied. Viele Tage irrt die Kamelstute umher, sucht sie und ruft ihr Füllen. Wo bist du, dunkeläugiges Füllen? Antworte. Die Milch läuft mir aus dem Euter, dem übervollen Euter, und rinnt mir die Beine hinab. Wo bist du? Antworte. Die Milch läuft mir aus dem Euter, dem übervollen Euter, die weiße Milch. Von Gulsari. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Genghis Aitmatov. Zweiter Teil. Es spielten der junge Tanabai, Felix Göser, der alte Tanabai, Christian Redl, Jaidar, Julika Jenkins, Choro, Winfried Glatzeder, Kreisstaatsanwalt Matti Krause, Kerim Bekov, Max Hegewald, erster Sekretär Mirko Kreibich, Ibrahim und Bübchen, Janus Torp, Samansur, Felix Nören. Als Erzählerin hörten sie Valerie Ceplanova. Die Musiker: Duduk und Temir Komus, Sandro Friedrich, Ut, Tambura, Lauto und Jimbisch, Christian Fotsch, Gitarre, Ricardo Rocchi und Gesang, Isgard. Musikmischung: Jens Lück. Komposition: André Matthias. Dramaturgie: Stefan Kanis. Ton: Holger König. Schnitt: Christian Grund. Regieassistenz: Matthias Seimer. Hörspielbearbeitung und Regie: Heike Tauch. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2021.